Aus Anlass des Tages der Sonne veranstalteten jüngst das amerikanische Vorbereitungskomitee und das peruanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pacdusan 2017 jüngst in Lima das amerikanische Internetseminar über die unvergänglichen revolutionären Verdienste der herausragenden Menschen von Pacdusan. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten des amerikanischen Vorbereitungskomitees und der 12 nationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pacdusan 2017, der politischen und gesellschaftlichen Kreise und die Mitarbeiter des Presse- und Nachrichtenwesens sowie die Bürger in Peru, die Mitglieder der Gesellschaften für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk aus verschiedenen Ländern, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVIAK in Peru und seine Mitarbeiter. Auf dem Seminar schätzte der Referent die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un und der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk um die koreanische Revolution und um die Erfüllung der Sache der Souveränität der Welt hoch. Die Briefe vom koreanischen Vorbereitungskomitee und von Vorbereitungskomitees verschiedener Länder und Regionen der Welt für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pacdusan 2017 an das Seminar wurden vorgestellt. Es gab verschiedene Diskussionsbeiträge und wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.